Vor der Pause das Highlight, nämlich die Preisverleihung Kopfschlicht Kapital. Wahrscheinlich der führende Wettbewerb im Bereich der Start-up-Szene und des Entrepreneurships. Vor vielen Jahren gegründet. Zur Erinnerung nochmal für Sie, was ist eigentlich die Idee dieses Wettbewerbs? Er möge eine Bühne bauen, er möge Kompetenzen sichtbar machen. Dankeschön. Kompetenzen sichtbar machen, das bin übrigens ich, also nur ausgeschrieben. Kompetenzen sichtbar machen über viele Unternehmenskonzepte, die es gibt. Auch zur Erinnerung, einreichen können Sie alle, jeder von Ihnen kann einreichen. Zwischen einreichen und nominieren ist nochmal ein kleiner Unterschied, denn einreichen kann derjenige, der gegründet hat bereits und dessen Unternehmen nicht älter als 5 Jahre ist, und nominiert werden aber nur diejenigen, die ökonomisch nachhaltig und hinreichend originell sind. In diesem Jahr Kopfschlicht Kapital, 5 Monate Online-Voting vom 11. Mai bis 11. Oktober. Darunter waren 59 Einreichungen, 45 Nominees. Mehr als 5000 Votings sind erfolgt und das von über 35.000 Menschen. Es zeigt die Bedeutung dieses Wettbewerbs. Und lassen Sie mich, bevor wir zu Platz 1 kommen, auch kurz die erwähnen, die auf den Plätzen davor sind. Jetzt nehme ich doch mal meine Brille, ist leichter. Auf Platz 5, sie wird nachher auch nochmal zu uns kommen, sie ist nämlich auch in dem Proof of Concept Thema vertreten. Auf Platz 5 gelandet ist Olga Müller mit Kai und Sterni. Versteckten Spielen im kleinsten Raum, das waren Votings 128, hat sie bekommen. Auf Platz 4, eingereicht von Johanna Ebeling, Soul Bottles. Ist jemand von den Soul Bottles eigentlich hier? Nein, Georg Thane und Paul Kupfer, die sind mit 181 Votings aus dem Rennen gegangen. Auf Platz 3 lag liegt Stadt macht satt, Ernte die Stadt, gegründet von Anja Fiedler. Und auf Platz 2 mit über 800 Votings Immobase von Sebastian Scheele. Keiner dieser Konzepte ist so erfolgreich im Voting wie Platz 1. Und das ist herausragend. Über 2500 Votings sind gegangen an den Gewinner. Ein Gewinner, den Sie draußen schon erleben konnten und der heute hier mannschaftsstark vertreten ist. Ich bitte Sie mit tosendem Applaus, Libuni, Reisdrink, Platz 1, Kopfschlicht Kapital. Kommen Sie genau, alle so rum. Ein besonderes Unternehmen, ein nahezu europäisches Projekt, denn hier sind es alles Österreicher und noch mehr als hier auf der Bühne sind, nämlich 10, sind noch in Österreich und sind Teil des Teams, des Vereins, der dahinter steht, von ganz jung, ganz alt und alle aus unterschiedlichen Branchen einem Ziel verpflichtet. Da kommt der Preis, natürlich, genau. Der Kopfschlicht Kapitalpreis ist nachempfunden der Idee, die den ganzen Wettbewerb trägt, ständig ausgewogen zu sein mit einem Konzept in alle Richtungen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und es bekommt diejenige den Preis, die einfach schlichtweg ihn eingereicht hat. Melanie Müller-Hörnstein, von mir an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch für Platz 1. Das ist Ihr Preis. Wunderbar. Jetzt müssen wir, lieber Professor Falti, noch eine Ausnahme vom Plan machen, denn die Frau Neckham hat mich gebeten, Sie doch für einen kurzen Moment, für 30 Sekunden auf die Bühne zu bitten, denn Sie haben das Thema über die letzten 3 Jahre begleitet. Wären Sie so nett? Und ich weiß, wir haben es nicht angesprochen, aber nur so haben wir die Chance, Sie noch mal hier zu haben. Sie sind der geistige Vater des Konzepts und Frau Neckham möchte sich an der Stelle bei Ihnen bedanken. Vielen herzlichen Dank. Herr Professor Faltin, als wir vor 4 Jahren uns auf den Weg machten, mit 30 Personen ein Unternehmen zu gründen, wussten wir eines: Wir wollen miteinander dieses Unternehmen gründen und jeder von uns soll in seinen Stärken und in seinen Fähigkeiten sich entfalten können. Was wir damals noch nicht wussten: Wie können wir denn das in Angriff nehmen? Und unser geistiger Kopf, der Ideengeber vom Business-Konzept, Thomas Neckham, hat zu dreien von uns gesagt, 2012, ihr müsst zum Entrepreneurship Summit nach Berlin fahren, da lernt ihr unternehmerisches Denken. Und so war es auch, seither sind wir jedes Jahr hier. Und was mich ganz besonders berührt, und deswegen ist es mein Anliegen, mich persönlich bei Ihnen zu bedanken, mir und meinen Kolleginnen und Kollegen und vielen von euch, die ihr hier sitzt, weiß ich, dieser Summit hier, diese Veranstaltung macht eines, es gibt Hoffnung. Es gibt uns Hoffnung für unsere Ideen und unsere Visionen, den ersten Schritt zu gehen, den ersten Schritt in das eigenständige Projekt. Und dafür, Herr Professor, möchte ich Ihnen sehr herzlich danken und wir haben uns überlegt, vielleicht könnte Ihnen ausnahmsweise ein T-Shirt von uns gefallen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, lieber Herr Professor Faltin, dass Sie diesen Dank jetzt auch entgegennehmen. Ich weiß nicht, vielleicht nicht ganz Ihre Farbe habe ich so in den letzten beiden Tagen erlebt, aber es findet sich, weil wir alle zur Bewegung aufgefordert sind, findet sich bestimmt ein Moment im Leben, wo wir uns bewegen und das dann mit Libuni. So, vielen, vielen Dank. Das Team von Libuni, heute habe ich gesagt, mit 11 Leuten von ganz jung bis erfahren. Ist ja gestern schon verraten worden. Jeder von euch, oder nein, nur 4 von euch, ein paar von euch haben jetzt noch ein bisschen was vorbereitet, was sie loswerden möchten. Und deswegen gebe ich das Mikro einfach mal weiter. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte starten mit einem Zitat von Henry Ford, weil es so gut passt hier. Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ein Fortschritt, zusammenarbeiten ein Erfolg. Und genau deshalb stehen wir hier. Wir sind zusammengekommen und wir sind erfolgreich. Wir haben zu 30 gegründet mit dem Hintergrund, dass wir Wirtschaft verändern wollen. Wir wollen mehr Wert und einander zugewandt sein. Es ist uns ganz wichtig, auch zu sagen, wir kommen alle nicht aus der Lebensmittelbranche. Wir haben hier Mamas, wir haben einen U-Bahn-Fahrer, wir haben einen Quantenphysiker, wir haben einen Bürgermeister, wir haben eine Sozialarbeiterin, wir haben einen Musiker, wir haben Pensionisten. Wir haben alle unsere Talente auf einen Haufen geworfen und haben ein tolles Produkt, das jetzt in einer Packung ist. Libuni setzt sich auseinander aus Liberté und Unité, aus Freiheit, klare Sache, und aus Einzigartigkeit, die wir in der Vielfalt leben. Dankeschön. Ja, ich bin die Älteste, aber ganz davon überzeugt, dass man kann nie zu alt sein, um sich an Libuni zu erfreuen. Ich bin der Daniel, ich bin bei Libuni zuständig für die Produktentwicklung und die Geschäftsführung und ich möchte sagen, wir haben besonderes Glück und auch Ausdauer gehabt, unsere Komponentenpartner zu finden. Ganz besonders hervorheben möchte ich unseren italienischen Reisdrinkproduzenten Salvatore Gallo, der seit 30 Jahren ein Pionier im Bereich der Getreidedrinks ist und mit dem zusammen wir es geschafft haben, diesen einzigartigen Geschmack für unsere Libuni Reisdrinkbasis zu entwickeln. Weiters sind wir auch ein sehr ökologisches Produkt. Durch die Innovation der Basis sparen wir nämlich 75% an Transportaufwand und auch 2/3 an Verpackungsmaterial. Und es ist natürlich ein tierfreies Produkt. Ja, was viele vielleicht interessiert, genau, Michael, ich bin für die Finanzen zuständig bei Libuni. Wie sind wir finanziert? Ja, wir haben schon vor 3,5 Jahren, wir begonnen haben mit dem Projekt, den Verein dann sozusagen Mitgliedsbeiträge eingezahlt, das heißt für die Startup-Costs einmal, für die ganzen Reisen und Meetings. Wie es dann in die Produktentwicklung gekommen ist, haben wir so ein internes Crowdfunding gemacht, wo dann jeder sozusagen nach dem, was er eben investieren konnte, investiert hat. Wir sind bis jetzt selbst finanziert, das heißt, es sind da keine Banken drin, nichts. Und wir wollen das auch so bleiben, wenn es möglich ist. Und jetzt so diesen Wachstumsprozess anzustoßen, ist auch so ein bisschen eine Botschaft vielleicht an euch, wenn ihr das fördern wollt, was ihr hier machen, dann ist die beste Möglichkeit, das Funding da ein bisschen anzukurbeln, dass ihr einfach unser Produkt kauft. Und wir sind da hinten am Stand, ihr könnt gern zu uns kommen und wir freuen uns auf jeden, der uns unterstützt und diese Idee und diese Haltung, mit der wir das machen, dann auch fördert. Sehr schön. Ja. Sensationell. Ich ende diese Preisverleihung mit der Aufforderung an Sie, gleich in der Pause, wir machen aber noch Proof of Concept, gleich in der Pause zu Libuni zu gehen und vielleicht mit einem Zitat von Gerhild vorhin oder gestern am Stand hat sie gesagt, es gibt auch einen Spruch bei Ihnen, Europäer kommt, wie war es nochmal? Europäer kommt euch näher. Genau, das ist auch ein wunderbarer Abschluss für diesen ersten Preis. Vielen Dank an Libuni. Wir von Libuni haben einen Motivationsruf, der heißt Viva Libuni. Das machen wir euch einmal vor. Das heißt, 1, 2, 3, Viva Libuni! Und jetzt hoffe ich auf... Mach nochmal laut. Viva Libuni! Und jetzt hoffe ich, dass ihr... 2, 3 Mal alle kräftig mitmacht. Viva Libuni geht ja gut ins Ohr. Wir fangen am Boden an. Viva Libuni! Aber es geht aber lauter. Nochmal. Viva Libuni! Und jetzt nochmal alle. Viva Libuni!